Wie ein Hirsch nach dem Wasser schreit nach dir meine Seele. Dich allein ich begehre, Jesus Christus mein Herr. Du die Quelle des Lebens, dich allein ich begehre. Tag und Nacht geht mein Sehnen unter Tränen zu dir. Eitle Lust und Vergnügen können mir nicht genügen. Sie sind leer und so trostlos ohne dich, meinen Gott. Du die Quelle des Lebens, dich allein ich begehre. Tag und Nacht geht mein Sehnen unter Tränen zu dir. Du bist Herr über Welten, deine Worte, sie gelten. Was du zusagst, das hältst du, was du sprichst, das geschieht. Du, die Quelle des Lebens, dich allein ich begehre. Tag und Nacht geht mein Sehnen unter Tränen zu dir. Wie der Hirsch nach dem Wasser schreit nach dir meine Seele. Mein Erlöser und König, du mein Herr und mein Gott. Die Quelle des Lebens, dich allein ich begehre. Tag und Nacht geht mein Sehnen unter Tränen zu dir.